Good morning, Carrie. Good morning, Carrie. I heard you're gonna marry. I heard you're gonna marry. Oh, Carrie, I love you. Oh, Carrie, I love you. Oh, Carrie was my dove. Well, Carrie was a minder, but a mighty good grinder. But a mighty good grinder. Good morning, Carrie. Good morning, Carrie. Good morning, Carrie. Good morning, Carrie. Yes, I heard you're gonna marry. Heard you're gonna marry. Good morning, Carrie, hieß dieser Song. Good morning, Carrie. Yes, I heard you go to marry. Das war das, was Mississippi John Hurt gesungen hat. Um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorhin erzählte. Mississippi John Hurt kam also aus New York 1929, im Januar 1929 zurück nach Avalon. Ja, und dann ließ er sich dort nieder, beziehungsweise er hatte sich ja schon niedergelassen und fing wieder an zu arbeiten, ganz normal, sofern man das als normal damals bezeichnen kann für einen Schwarzen in solch einer Gegend, fing er wieder an zu arbeiten. Er wurde vergessen. Die Gründe dafür, wer weiß, vielleicht die Depressionsjahre in den USA, vielleicht der Zweite Weltkrieg, vielleicht die Kommerzialisierung der Schallplattenindustrie, ganz allgemein. Er machte dies und das und verdiente nicht oft mehr als $3 am Tag. Er, naja, was hat er gemacht? Er fällte Bäume, er hat Dämme erbaut und so weiter und so fort, hat als Straßenarbeiter gearbeitet und am Ende des Zweiten Weltkrieges zog er mit seiner Familie in eine Dreiraumwohnung um und machte damit weiter, was er immer gemacht hatte. Er arbeitete als Farmer und tat dies und das und schlug sich und seine Familie durchs Leben. Er ist vergessen worden und dass die Firma Folkways in den 50ern als oder in der Serie American Folk Music einige Aufnahmen von ihm wiederveröffentlichte, das hat er überhaupt nicht mitbekommen. Aber ein Mann von Folkways, ein Mann namens Dick Spotswood, der wollte sich auf die Suche begeben nach Mississippi John Hurt. Einige Leute meinten, er sei längst gestorben, aber dieser Dick Spotswood war sich da nicht so sicher. Er fand Avalon auf einem Atlas und begab sich auf die Reise mit einem Kollegen zusammen, mit einem gewissen Tom Hoskins, auch das ein Schallplattenmanager, der unterwegs nach New Orleans war. Sie kamen in die Gegend von Avalon und Anwohner dort sagten Hoskins und Spotswood, sie sollten den Berg hinaufgehen, der dritte Briefkasten auf der rechten Seite. Das wäre der Briefkasten von Mississippi John Hurt und da sollte er wohl wohnen. Und zu dieser Zeit arbeitete Mississippi John Hurt mit ein paar Rindern und machte andere Arbeiten. Er kümmerte sich um das Heu. Und spielte zwar noch, aber hatte seine musikalische Karriere natürlich völlig vergessen. Dann begegneten sich diese Menschen da und, naja, und Mississippi John Hurt dachte, sie seien vom FBI, die anderen beiden. Die hatten ihn nämlich aufgefordert, mit ihm nach Norden zu kommen, nach Washington D.C. Und Mississippi John Hurt dachte, nun ja, wenn ich ihnen sage, nee, ich habe keine Lust, sie nehmen mich ja sowieso mit, weil sie halt vom FBI sind, also sagte er ja. Und dann am 15. Juli 1963 begann quasi ein neuer Lebensabschnitt von Mississippi John Hurt. Denn Dick Spotswood, der Mann, der ihn dort gefunden hatte, der nahm Hurt mit ans Coolidge Auditorium in der Library of Congress und dort nahm Hurt ein paar Songs auf und spielte auch live. Und dann wurde Mississippi John Hurt im Alter von 69 Jahren im Juli 1963 auf das Newport Folk Festival eingeladen. Die Menschen, die ihn dort sahen, waren begeistert und von einem Tag auf den anderen hatte er Fans. Einen Monat später nur, triumphierte er beim Philadelphia Folk Festival. Dieses Newport Folk Festival spielte eine nicht unerhebliche Rolle. Seit 1959 ist es meines Wissens zum ersten Mal über die Bühne gegangen, weil es nämlich schwarzen Musikern die Möglichkeit bot, in einem größeren Rahmen aufzutreten. Es gibt Kritiker des Newport Folk Festivals, die der Meinung sind, die Produzenten und Veranstalter hätten die Schwarzen ausgebeutet, weil sie selbst gerne reich werden wollten. Gleichzeitig hatten viele schwarze Musiker dort die Möglichkeit zu spielen und 1963 war eben einer davon Mississippi John Hurt. Wir hören einen Ausschnitt aus diesem Newport Folk Festival. Die Songs, 4 Songs sind es insgesamt: Sliding Delta, der Candyman, der Coffee Blues und dann noch einmal live einen Song, den wir schon gehört haben, nämlich Steggily, Mississippi John Hurt auf dem Newport Folk Festival 1963 im Alter von 69 Jahren. There's a little railroad used to run by my home. Train, little branch line train called. Run from main line to main line. It would haul passengers to Greenwood, Mississippi, and to Grenada, make 4 trips a day. We named that train Sliding Delta. Also, there's a boat run up down the river, Van Greenwood, was called Kate Allen. It hired lots of cooks. And every time it would go to New Orleans and back to Greenwood, that cook would quit and cook no more. And so we named the train Sliding Delta. And we named Kate Allen, Big Kate Allen, because it's just liable to hire your cook and gone with you. So we named it. This Sliding Delta run right by my door. Sliding Delta run right by my door. Don't you know? Got ways to fly. baby every time she lands. I said to be Kate out, got ways just like a man. Steal your baby every time she lands. Stuck on the Candyman stick. Well, you all heard my sister Dawn say it. She always takes a candy stick to bed. It's the Candyman, sweet Candyman. Is the candy man, sweet candy man. See my babe by the loving spoonful. Well, I've just got to have a loving spoon. Good morning, baby, how you do this morning? Well, please, ma'am, make me yes, a loving, well, a loving spoonful. Well, I've just got to have a loving spoonful. Well, the preacher in the pulpit, jumping up and down, he laid his Bible down for a loving, but a loving spoonful. He just had to have his loving spoon. Well, the women's in Greenwood, they raise and sing. It's all about that loving spoon, that loving spoonful. All the clad's all right, bad loving is blue. My baby packed a suitcase and she went away. I couldn't let her stay with my loving, with my loving spoonful. I just had to have that loving spoon. You can bring me whiskey, you can bring me tea, nothing satisfy me but my loving spoon or that Michael Powell. Good morning, baby, how you do this morning? Well, please, ma'am, make me just a loving spoonful. Well, a loving spoonful. I've just had to have my loving. I'm staggerly, desperator. Police officer, how can it be? You can arrest everybody, but cruel staggerly, that bad man. Old cruel Stagger Lee. Billy the Lion told Stagger Lee, please don't take my life. Says I got two little baby and a darling loving wife. That bad man, old cruel Stagger Lee. About you, two little babes, darling, loving wife. Says you done stole my studs and hat, and I'm bound to take your life. That bad man, oh cruel Stagger Lee. Boom, boom, boom, boom, when a 44. When I spied poor Billy the Lion, he's lying down in the floor. That bad man, old cruel Stagger Lee. Gentlemen's off the jury, what you think of that? Says Stagger Lee killed Billy the Lion by the $5 Stetson hat. That bad man, old cruel Stagger Lee. The gallows, Stagger Lee did curse. The judge said, let's kill him before he kills some of us. That bad man, old cruel Stagger Lee. Standing on the gallows, head well high. At 12 o'clock they killed him. They's all glad to see him die. That bad man, old cruel Stagger Lee. Mississippi John Hurt live beim Newport Folk Festival 1963. Die Titel, die wir hörten, die vier Songs: Sliding Delta, Candyman, Coffee Blues und noch einmal Stagger Lee. Mississippi John Hurt wurde ein Held der Na, nicht gegen Kultur, aber ein Held der Kultur, die diese Musik umgab. Er hatte ein weißes Gesicht, er war ein großer Kerl und er machte ganz einfach Eindruck. Und er hatte etwas, so erinnerte sich mal jemand, was in den 60ern sehr wichtig war. Er hatte alte Schallplattenaufnahmen, er war eine Legende seit Jahren, der Mythos um ihn war unverstellbar und er hatte die richtige Musik, die Musik, um dem Ausdruck zu geben. Die Zeitungen, die ihn gesehen hatten in Newport, ja, die überschlugen sich. Da schrieb zum Beispiel Time, the most important rediscovered folk singer to come out of Mississippi's Delta Country, also der wichtigste wiederentdeckte folk singer, der aus dem Mississippi Delta kommt, the traditional home of Negro Country Blues Singers, dem traditionellen Zuhause der Negro Country Blues Singer. Das war also Time. Downbeat charakterisierte ihn als warm, freundlich, geistvoll, leise, pulsierend und als tollen Musiker. Seine Gitarrenarbeit, sein Gitarrenton ist einfach erstaunlich komplex. Die New York Times, die war ebenso begeistert und schrieb, his performances have the quiet, introspective quality of chamber music. Also seine Vorstellungen haben die Ruhe und die leisen Töne introspektiv, diese introspektive Qualität von Kammermusik. Und Mississippi John Hurt war sogar in der Tonight Show. Ein weiterer Song von ihm, einer seiner schönsten, dieser Song, der heißt Frankie and Albert. Frankie was a good girl, everybody knows. He paid $100 for Albert a suit of clothes. He's a man, and he did it wrong. Down to the corner saloon, he ordered a glass of beer. He asked the bar room keeper, how my love been, Albert's been here. He's been here, but he's gone again. I ain't gonna tell you no lie. Says I was passed about an hour ago with a gaudy girl, Alice Pride. He's your man, and he's doing you wrong. Down to the corner saloon, didn't want to be gone long. He peeped through, he holding the door, smiled out, but then Alice is on. You're my man, and you're doing me wrong. Says I don't hear. If you don't come to the woman you love, gonna haul you out of here. You's my man, and you're doing me wrong. Maggie shot Alvin, shot him 3 or 4 times. Says, stand back, out to smoke him a gun, let me see his Alvin dying. He's my man, and he did me wrong. Walked out on the stand, walked out side by side. The judge says to Frankie, you're gonna be justified for killing a man, and he did you wrong. Tonight, cold was on the ground. The last word I heard Frankie say, done laid old Albert down. He's my man, and he did me wrong. Good girl, everybody knows. She paid $100 for Albert a suit of clothes. He's a man, and he did her wrong. Coming back no more. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon, my hometown. Put him on in Avalon, want me there all the time. New York's a good town, but it's not for mine. New York's a good town. Put your mama in Avalon, want me there all the time. One thing I can't understand. One thing, man. Many pretty mama Avalon, and I'm just one man. Avalon, my hometown. Avalon, my hometown. Pretty mama Avalon, want me there all the time. Avalon, my hometown, Mississippi. John Hurt, ein Liebeslied an seine Stadt. Nein, eine Stadt war es ja nicht mal, an sein Dorf, an seine Gegend. Avalon, my hometown. New York's a good town, singt er da, but it's not for mine. Vor einem Jahr erschien eine CD, auch bei Vanguard übrigens, also bei derselben Firma, für die auch Mississippi John Hurt gearbeitet hat. Vor einem Jahr erschien eine CD, die hieß Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt. Und ein paar Leute singen dort seine Lieder, ein paar Lieder, die wir teilweise heute Abend schon gehört haben. Und ein paar Lieder werden wir halt nun in anderen Versionen hören. Zum Beispiel Avalon My Hometown von Bruce Cockburn von der CD Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon's my hometown, always on my mind. Pretty women in Avalon want me there all the time. I left Avalon this morning about 9:30. Left Avalon this morning. Pretty women in Avalon want me there all the time. Well, when I left Avalon, throwing kisses and waving at me. When I left Avalon this morning, now I'm standing here in a cloud of mystery. Said, come here, daddy, now, stay right here with me. Oh, come back, daddy, now. Just one thing I I can't understand. There's just one thing, man. Many pretty women in Avalon, just one man. Avalon's my hometown, always on my mind. Avalon's my hometown, always on my mind. Pretty women in Avalon, wander there all the time. Candyman in einer anderen Version von der CD Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi, John Hurt, der Candyman, hier gesungen und gespielt von Steve und Justin Earl. Und so lebt seine Musik, die von Mississippi John Hurt, immerhin weiter. Er muss ein lustiger Kerl gewesen sein. Er spielte in New York im Gaslight und sie hatten Zeit und sie gingen ins Kino und jemand fragte ihn: John, was für einen Film hast du oder welche Filme hast du denn gesehen? Er schüttelte seinen Kopf und sagte: Ich weiß nicht so genau, ich kann mich an ihren Namen nicht mehr erinnern, aber die Jungs, diese bestimmten Jungs, die waren in beiden Filmen. Und dann drehte er sich um und fragte einen Begleiter mit dem Namen Dick: Dick, wie hießen die Jungs gleich nochmal? Und dieser Dick sagte: Die Beatles. Und John Hurt drehte sich um und sagte: die Beatles. Und machte damit halt eben den Unterschied, den kulturellen Unterschied klar zwischen akustischem Folkblues oder akustischem Countryblues und verstärkter englischer Musik. Und dann fragte ihn jemand, wie er die Filme sagte. Und John sagte wieder: Ganz gut. Die Jungs da, die hüpften im Schnee rum, aber ich habe gleich gemerkt, dass sie gar nicht richtig spielen, denn ihre Gitarrenkabel, die steckten ja in überhaupt keinem Verstärker. Mississippi John Hurt, Mark Selby nun mit einem Song von ihm, Make Me a Pallet on Your Floor. Mark Selby mit einem Song von Mississippi John Hurt. Soft and low, make me a pallet on your floor. Up the country, 20 miles or more. Going up the country, 20 miles or more. Going up the country, out of cold, sleet, and snow. I'm no telling how much further I might go. Well, make me damn a pallet on your floor. Down a pallet on your floor. Make me a pallet close behind your door. Make it where your good man never goes. How can it be? You can arrest everybody but Cool Staggerly, that bad man, Cool Staggerly. Told Staggerly, please don't take my life. I got two baby children golden wife, that bad man, cruel Stagger Lee. I care about you too, babes, and darling loving wife. You done stole my Stetson hat. I'm bound to take your life. That bad man, cool Stagger Lee. Stead on the gallows head way up high. 12 o'clock they killed him. We were all glad to see him die. That bad man, cool Stagger Lee. Creole Bell in der Version von Taj Mahal und davor Stagger Lee von dem Sänger Beck. Beide Songs von der CD Evelyn Blues, A Tribute to the Music of Mississippi, John Hurt. My Creole Bell hört sich dann bei Mississippi John Hurt so an. My Creole Bell. my darling baby, my Creole Belle, my Creole Belle, I love her well. My darling baby, my Creole Belle. I love her well, I love her more, and anyone can tell when stars shine, I'll call her mine, my darling baby, my Creole Belle. When the stars shine, I'll call her mine, my darling baby, my Creole Belle. Mississippi John Hurt, my Creole Belle. Die letzten Aufnahmen machte Mississippi John Hurt im Sommer 1966 wiederum für Vanguard. Und dann, ja, dann fuhr er wieder nach Hause, nach Mississippi. Und dort verstarb er am 2. November 1966, also heute vor 26 Jahren. Und Mississippi John Hurt wurde 74 oder 75 Jahre alt, je nachdem, wen man fragt. Sein Grabstein blickte auf den Mississippi, schlecht zu finden, in Grenada, Carroll County, Mississippi. Aber wenn man sucht, dann findet man ihn wohl. Und sein einziger Sohn, John William Manhurt, der lebt noch immer in Grenada. Und wenn er Songs spielt, dann spielt er die von seinem Vater und ein paar Songs aus den 50ern von John Lee Hooker und Howlin' Wolf. Das war's. Das war Country Blues mit Mississippi John Hurt zum Schluss. Ein Song, der heißt Do Lord Remember Me, Mississippi John Hurt. Deutschlandfunk.